Der nationale Volksmusikwettbewerb im Bereich Massenkunst fand in Pyongyang statt. An dem Wettbewerb, das am 7. August begonnen hatte, nahmen mehr als 300 Laienkünstler, die durch die Wettbewerbe in den Städten und Kreisen und dann in den Bezirken und Gebieten ausgewählt wurden. Darunter waren die Mitglieder der mobilen künstlerischen Agitationsgruppen der Stadt Pyongyang, der Bezirke Gangwon, Südhamgyong und Südhwanghae und der Städte und Kreise, sowie die Mitglieder der Laienkunstgruppen der Fabriken, Werke und Landwirtschaftsbetriebe. Am 10. und 11. August gab es im Kulturpalast des Volkes und im zentralen Arbeiterclubhaus die Darbietungen der am Wettbewerb teilnehmenden Einheiten. Die Werktätigen der Stadt Pyongyang wohnten den Darbietungen bei.